Kundgabe 5028. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.12.1950. Glaubenskampf, große Not, bekennen. Retter. Allzeit im Glauben verharren an euren Gott und Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde und Beherrscher des geistigen Reiches in Kraft und Herrlichkeit. Im Glauben an ihn verharren, auch in größter Not, und ihn bekennen vor der Welt. Diese Forderung wird an euch Menschen gestellt und viel Kraft verlangen, besonders in der letzten Zeit vor dem Ende. Und nur die Menschen werden aushalten, die dazu die Kraft anfordern von mir und sie ständig entgegennehmen durch mein Wort. Ihr werdet alle noch in arge Bedrängnis kommen, irdisch und geistig wird man euch zusetzen, um euch umzustimmen und mich zu verleugnen. Selbst ihr, die ihr gläubig seid, habt noch arge Glaubensproben zu bestehen, die aber mehr der Mitmenschen wegen als euretwegen euch gestellt werden. Ihr selbst werdet euch durchringen, weil ihr schon viel Kraft in euch habt, weil ihr mit mir in Verbindung steht und diese Verbindung auch nicht abbrechen werdet, denn ich halte euch mit meiner Liebe, die ihr spüret und innig mir erwidert. Die Glaubensproben aber können euch nicht erspart bleiben, sollen doch die Mitmenschen an eurer Standhaftigkeit erkennen, woher ihr die Kraft bezieht und von welcher Wirksamkeit sie ist, weil ihr glaubet an mich. Es wird sein, wie es war zur Zeit meiner Niederkunft, wo selbst die nicht mehr an mich glaubten, die als Lehrer ihrer Mitmenschen galten und durch ihre eigene Lebensweise verrieten, wie wenig tief ihr Glaube war an einen Gott der Liebe, Allmacht und Weisheit. So auch werden nun die Menschen ohne Glauben sein und die sie bestimmen wollen zur völligen Verleugnung Gottes, werden einen leichten Stand haben und auf wenig Widerstand stoßen. Denn der Glaube ist darum tot, weil die Menschen ohne Liebe dahin leben. Sie glauben nicht an einen Gott und Schöpfer von Ewigkeit und noch viel weniger an einen göttlichen Erlöser, Jesus Christus, an sein Erlösungswerk und sind daher in der Gewalt dessen, der mir die Seelen entwinden will, für immer. Es wird ihm dies nicht gelingen, denn meine Liebe lässt auch das zutiefst Gesunkene nicht fallen. Und darum lasse ich alles zu, was sich der Satan ausdenkt in seinem Hass und seiner Verblendung. Ich lasse es zu, weil ich eine neue Erlösungsperiode einleiten will, so wie keine Hoffnung mehr ist auf eine Wandlung der Menschen auf dieser Erde. Und so wird er wüten, bis sein Maß voll ist. Und ihr Menschen werdet die Auswirkung seines Hasses erfahren in aller Schärfe. Denn wider euch wird er zu Felde ziehen, die ihr mir angehöret, und sein Kampf wird brutal sein. Dennoch solltet ihr ohne Furcht diese Zeit erwarten, denn auch ich wirke ungewöhnlich, jedoch in Liebe, nicht in Hass. Und die Liebe wird siegen. Ich werde als euer Retter kommen, wenn die Not am größten ist. Sage euch aber immer wieder diese Not voraus, auf dass ihr nicht wankend werdet im Glauben, sondern erkennet, dass alles in Erfüllung geht, was ich euch ankündige, durch Seher und Propheten, durch meine Jünger der Endzeit, die in meinem Namen tätig sind, um euch Kraft und Trost zu vermitteln, so ihr in Not seid. Ich selbst weile ständig in eurer Nähe, und diese Gewissheit wird euch mit Kraft erfüllen, und ihr werdet ausharren bis zum Ende, auch im stärksten Glaubenskampf. Ich werde an eurer Seite kämpfen, und der Sieg wird unser sein. Amen.